Tanja kann das Funkengewitter zwischen uns nicht ignorieren. Okay, kleine Jungs, die mit dem Feuer spielen, verbrennen sich die Finger!